Erster David sagt, ich lobe Jahwe. Er ist mein starker Schutz. Er lehrt mich kämpfen. Zweiter Jahwe ist meine Stärke und mein Schutz. Er hilft mir. Er ist mein Schild. Bei ihm bin ich sicher. Er hilft mir gegen andere Völker. Dritter Jahwe, was ist der Mensch? Du denkst an ihn. Du achtest auf ihn. Vierter, der Mensch ist wie ein Atemzug. Sein Leben ist kurz wie ein Schatten. Fünfter Jahwe, komm vom Himmel herab. Berühre die Berge, dass sie rauchen. Sechster, sende Blitze und vertreibe die Feinde. Sende deine Pfeile und jage sie weg. Siebter, strecke deine Hand vom Himmel aus. Rette mich aus dem großen Wasser. Rette mich vor fremden Leuten. Achter, sie reden Lügen. Sie tun Böses mit ihrer Hand. Neunter Gott, ich will dir ein neues Lied singen. Ich spiele für dich auf der Harfe. Zehnter, du gibst Königin den Sieg. Du hast David vor dem Schwert gerettet. Elfter, rette mich vor fremden Leuten. Sie reden Lügen. Sie tun Böses mit ihrer Hand. Zwölfter, unsere Söhne sollen stark sein wie junge Pflanzen. Unsere Töchter sollen schön sein wie Säulen im Tempel. Dreizehnter, unsere Scheunen sollen voll sein mit Essen. Unsere Schafe sollen viele Lämmer bekommen. Sie sollen auf den Feldern weiden. Vierzehnter, unsere Rinder sollen viele Kälber haben. Keine Mauern sollen kaputt sein. Niemand soll weggehen. Kein Geschrei auf den Straßen. Fünfzehnter, glücklich ist das Volk, dem es so gut geht. Glücklich ist das Volk, dessen Gott Jahwe ist.